Abschnitt 14 aus Auf Schneesturm durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneesturm durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 6, die Klappmütze, in Klammern, Cystophora cristata, Teil 1. Die Klappmütze, in Klammern Cystophora cristata, ist eine sehr große Seehundsart, die den Seeelefanten an der Westküste Amerikas und in den antarktischen Meeren am nächsten verwandt ist. Gleich diesen hat das Männchen eine Mütze über der Nase, wodurch es sich auffallend von allen anderen arktischen Seehunden unterscheidet. Das Weibchen hat keine solche Mütze zum Aufblasen, obwohl die Haut über der Nase auch bei ihm ein wenig lose und faltig ist. Fußnote: Wenn Robert Braun behauptet, dass auch das Weibchen bei den Klappmützen eine Mütze hat, so ist dies ein vollständiger Irrtum. Ende der Fußnote. Die Klappmütze kann eine beträchtliche Größe erreichen und ist nächst dem blauen Seehund die größte Seehundsart, die in unserem nordischen Fahrwasser vorkommt. Gleich, wenn sie zur Welt kommt, ist sie bereit, ins Wasser zu gehen und hat ein aus glatten Seehundshaaren bestehendes Fell, das am Bauche ziemlich hell, beinahe weiß, auf dem Rücken aber grau ist. Nach dem ersten Häuten ist es ein wenig gefleckt und je mehr die Klappmütze heranwächst, je mehr steigert sich dies, bis es schließlich eine gräulich-weiße Farbe mit zahlreichen größeren und kleineren, unregelmäßigen, über den ganzen Körper verbreiteten Flecken hat. Am kleinsten sind die Flecken auf dem Kopf, aber sie sitzen hier so dicht, dass der Kopf fast schwarz zu sein scheint. Das Männchen kann seine Mütze zu ganz erstaunlichen Dimensionen aufblasen, wodurch der Kopf ein ganz eigentümliches Aussehen erhält. Dies geschieht jedoch nur selten. Ich habe es nur gesehen, wenn es heftig gereizt wird, zum Beispiel wenn es angeschossen war. Gewöhnlich hängt die Mütze schlaff herunter und tragt dann gleich einem ganz kurzen Rüssel über dem Rücken der Nase hervor. Welchen Zweck diese Mütze hat, ist nicht leicht zu verstehen. Es könnte fast so aussehen, als wenn sie ein Verteidigungsmittel zum Schutz ihres empfindlichsten Punktes, nämlich der Nase, sein sollte. Diese ist nämlich bei den Männchen im Laufe der Zeiten infolge ihres Kampfes um die Weibchen sehr entwickelt worden, indem die Bestbeschützten siegreich aus diesem Kampfe hervorgegangen sind und Gelegenheit zur Vermehrung gehabt haben. Diese Erklärung erscheint mir jedoch lange nicht überzeugend. Freilich führen die Männchen in der Brunstzeit heftige Kämpfe miteinander, aber ich kann nicht einsehen, weshalb gerade die Nasen dabei so ausgesetzt sein sollten. Die Klappmütze ist groß und ungewöhnlich stark. Sie ist auch mutig. Und wenn sie sich zur Wehr setzt, was oft geschieht, ist nicht mit ihr zu spaßen. Denn selbst auf dem Eise ist sie nicht so ganz unbehilflich und im Wasser ist sie geradezu gefährlich. Die Eskimos, welche sie von ihren schmalen Kajaken, in Klammern Fellböten, ausfangen sollen, haben deshalb nicht ohne Grund Respekt vor ihnen. Haben sie doch mehr als einem Eskimo das Leben geraubt. Im Jahre 1882 wurde mein Boot von einem verwundeten Männchen angegriffen, das sich auf den Bootsrand stürzte und mit den Zähnen auf mich loshieb, statt meiner aber den Bootsrand traf, wo es tiefe Spuren hinterließ. Die Klappmütze ist ein ganz vorzüglicher Schwimmer und Taucher. Um ihre Nahrung zu holen, die hauptsächlich aus Fischen besteht, kann sie bis auf ganz erstaunliche Tiefen hinabtauchen. Wie tief lässt sich nicht genau angeben. Einen ungefähren Begriff kann man sich jedoch daraus machen, dass sich etwa in der Mitte zwischen Spitzbergen und Jan Mayen in dem Magen einer Klappmütze einen Rotfisch, in Klammern Sebastes norwegicus, gefunden habe. Derselbe ist ein Tiefwasserfisch und lebt in einer Tiefe zwischen 50 und 90 Klaftern. Wenn man bedenkt, welch starker Druck, wenigstens über 4 Atmosphären, in einer solchen Tiefe ist, so kann man verstehen, dass die Burschen kaum eine schwache Brust haben können. Als Beweis von der ungeheuren Kraft der Tiere kann auch angeführt werden, dass sie imstande sind, direkt auf den Rand einer Eisscholle hinaufzuspringen, die 6 bis 8 Fuß über dem Wasser liegt. Die Klappmütze ist eine fast vollständig pelagische Seehundsart, das heißt, sie hält sich nicht zu den Küsten, sondern folgt im Wesentlichen dem Treibeis auf ihren Wanderungen und erscheint in dessen Gefolge überall im Eismeer und dem nördlichen Teil des Atlantischen Ozeans zwischen Spitzbergen und Labrador und der Baffinsbucht. Ihre östliche Grenze scheint ungefähr bei Spitzbergen zu sein, denn bei Novaja Zemlja kommt sie nicht mehr vor. Die Klappmütze ist sehr gesellig und unternimmt in größeren oder kleineren Scharen mehrmals im Jahr bestimmte Wanderungen, die jedoch nur wenig bekannt sind. An der Westküste von Grönland, wo die Eskimos den Fang betreiben, sieht man freilich, dass sie zu bestimmten Zeiten verschwinden. Niemand aber weiß mit Bestimmtheit zu sagen, wo sie in der Zwischenzeit gewesen sind. Ich halte es für wahrscheinlich, dass sie, wenn sie zum ersten Mal im Winter oder im Frühling ganz verschwinden, fern von der Küste liegendes Treibeis aufsuchen, um dort in Ruhe und Frieden ihre Jungen füttern zu können, die ungefähr Ende März geboren werden. Fußnote: Die westgrönländische Klappmütze begibt sich wahrscheinlich zum Treibeise in die Gegend von Labrador, wo im Frühling viele gefangen werden. Ende der Fußnote. Ende April oder Anfang Mai zeigen sie sich dann wieder an der Küste von Grönland. Wenn sie im Juni oder Anfang Juli abermals verschwinden, so geschieht dies ebenfalls, um das Treibeis aufzusuchen. Dann kommt nämlich die Zeit, wo sie ihr Haar wechseln, und während dieses Prozesses gehen sie ungern ins Wasser. Am liebsten liegen sie auf den Eisschollen und sonnen und wälzen sich. Man kann auf solchen Eisschollen oft ganze Haufen von Haar finden. In dieser Zeit fressen sie wenig und im Juli werden sie sehr mager. Die Jagd pflegt im Juni zu beginnen, wenn die Fangschiffe nach der Dänemarksstraße kommen, nachdem sie in der Gegend von Jan Mayen Jagd auf eine andere Seehundsart, den sogenannten grönländischen Seehund, in Klammern Phoca grönlandica O.F.M. gemacht haben. Einige von ihnen sind auch vorher auf den Fang von Entenwalen, Bottlenose, in Klammern Hyperoodon diodon, nordöstlich von Island gegangen. Es handelt sich vor allen Dingen darum, den Seehund zu finden, und das ist oft schwierig genug, denn man darf sich nicht einbilden, dass er über dem ganzen Eis dort oben zerstreut liegt. Um ihn zu finden, müssen die Fahrzeuge oft wochenlang suchen. Sie gehen dann an dem äußeren Rande des Treibeises entlang, und überall, wo sich Buchten oder Öffnungen im Eise befinden, dringen sie ein, während die Eismassen nach allen Richtungen hin ununterbrochen mit dem Fernrohr von der auf dem Großmast angebrachten Ausgucktonne untersucht werden. Entdeckt man dann endlich nach langem Spähen weiter ins Eis hinein Scharen von Seehunden und ist dies Eis nicht allzu dicht zusammengestaut, so handelt es sich darum, die Maschinen so stark wie möglich zu heizen und auf das Eis zu gehen, um so schnell wie möglich zu den Seehunden zu gelangen, da man sonst Gefahr läuft, dass ein anderes Fangschiff einem den Rang ablaufen kann, was selbstverständlich nicht geschehen darf. Beim Kartenspiel hören alle verwandtschaftlichen Rücksichten auf, heißt es im Volksmunde. Und dasselbe gilt in vollem Umfang auf dem Eismeer, denn hier sucht man einander nach besten Kräften zu übervorteilen. Liegen mehrere Schiffe in der Nähe, wenn man Seehunde erblickt und sie noch nicht aufmerksam darauf geworden sind, so kommt es natürlich darauf an, sie durch List zu entfernen, so dass man den Fang für sich allein hat. Zu diesem Zweck werden die unglaublichsten Kunstgriffe angewandt. Man dampft unter vollen Segeln nach einer ganz anderen Richtung ab und tut, als sehe oder erwarte man dort Seehunde, um auf diese Weise die anderen mitzulocken, um dann, sobald sie folgen und eine Strecke weit gekommen sind, zurückzuschleichen und allein die Seehunde aufzusuchen. Ja, das gehört zu den ganz gewöhnlichen Manövern dort oben. Wenn man sich dann mit aller Macht durch das Eis Bahn bricht und es unter der Mannschaft auf Deck verlautet, dass man von der Tonne aus Seehunde sieht, da lässt sich an Bord ein merkwürdiges Leben verspüren. Alles kommt auf die Beine. Alle müssen auf das Vorderteil des Schiffes hinauf, um zu sehen, ob sie die Seehunde nicht schon von Deck aus erblicken können. Man hat alle Hände voll zu tun, die Böte instand zu setzen, zu untersuchen, ob im Bootskasten Brot und Speck, ob in den Biertonnen Bier und ob Patronen in der Patronentasche sind. Man sieht nach, ob die Büchsen noch ordentlich geputzt sind, denn jetzt muss man sich vergewissern, dass alles zum Fang in Ordnung ist. Und wenn man weiter nichts zu tun hat, so schleift man sein Messer, damit es scharf genug ist, um allen Seehunden, die man fängt, das Fell abzuziehen. Dann geht's abermals auf das Vorderteil des Schiffes hinauf, um nach den Seehunden auszuspähen. Bald schweift das Auge zur Masttonne hinauf, um zu sehen, nach welcher Richtung hin das lange Fernrohr zeigt. Bald wieder über die Eisfläche hin in derselben Richtung wie das Fernrohr. Und gewahrt man dann wirklich einen Seehund, so entsteht ein Leben, ein Zeigen, ein lautes Durcheinanderreden. Bald erblickt man mehrere. Gleich schwarzen Punkten tauchen sie weit vor uns im Eise auf. Jeder Seehund wird mit Jauchzen begrüßt. Inzwischen arbeitet sich das Schiff ruhig und sicher durch das Eis. Aus der Tonne erschallen Kommandorufe. Bald heißt es, hart Backbord, bald hart Steuerbord oder Steady. Die zwei, welche am Steuer stehen, arbeiten so, dass ihnen der Schweiß von der Stirn tropft und lassen das Steuerrad herumdrehen wie an einem Spinnrocken. Das Schiff prallt mit donnerähnlichem Getöse gegen die mächtigen Schollen an, so dass man oft alle Mühe hat, sich auf den Beinen zu halten. Unten im Maschinenraum wird ununterbrochen nachgeheizt, während sich die Schraube am Kiel des Schiffes dreht und das Kielwasser bläulich aufwirbeln lässt, bis die Eismassen es wieder bedecken. Oben in der Tonne sitzt der Kapitän und weidet sein Auge an den Seehundsmassen vor sich, wobei er seine Pläne macht und den Weg sucht, den das Schiff gehen soll. Eine solche Fahrt durch das Eis ist sehr spannend. Auf dem ganzen Schiffe herrscht Erwartung und Unruhe. Endlich fällt das erlösende Wort: »Macht die Böte klar!« Ein Jubelgeheul tönt über das ganze Schiff. Am schlimmsten ist es unten in den Mannschaftskojen, wo jetzt keiner mehr schlafen darf. Alle ziehen ihre Fangkleider an und in der Schiffsküche wird gekocht und gebraten, damit die Mannschaft noch eine gute Mahlzeit zu sich nehmen kann, ehe sie in die Böte geht. Oft fährt man dann noch einen halben Tag ruhig weiter, bis man tiefer in das Lager der Seehunde hineingekommen ist und mehr Tiere auf den Eisschollen erblickt. Man macht erst Halt, nachdem man sich mitten im Herzen des Fanges befindet, dort, wo sie ganz dicht nebeneinander liegen. Jetzt endlich erscheint aus der Tonne das Kommando: »Fertig zum Fall!« und alles stürzt in die Böte, die zu beiden Seiten des Schiffes in den Davits hängen. Dann erhält der Schütze jedes Bootes, es befindet sich nur ein Schütze in jenem Boot, der auch das Kommando übernimmt, seine Befehle, in welcher Richtung er vorgehen soll. Und endlich heißt es: »Die Böte herab!« Und während das Schiff seine Fahrt mäßigt, werden die Böte in aller Eile ins Wasser gelassen. Man stößt ab und verteilt sich nach der vorgeschriebenen Richtung hin. Es ist ein stolzer Anblick, wenn die 10 Böte eines Fangschiffes auf einmal vom Fahrzeuge abstoßen und jedes in seiner Richtung durch das Eis dahinrudert. Aufgerichtet und spähend steht der Schütze vorne in dem Boote, während der Steuermann hinten am Steuer steht und die übrigen 3 bis 4 Mann die Ruder nach besten Kräften führen. Dann kommt man in das Seehundslager hinein und es beginnt ein Schießen und Knallen nach allen Richtungen hin. Es klingt oft, als würde eine ganze Schlacht geschlagen. An einem hellen Sonnentag, wenn Massen von Seehunden ringsumher auf den Eisschollen liegen und sich sonnen, ruht oft ein zauberhafter Schimmer über diesem Leben, das demjenigen, der es einmal mitgemacht hat, stets verlockend vor der Seele schweben wird. Es kommt natürlich für jeden Schützen darauf an, der Erste zu sein, der mit beladenem Boot zum Schiffe zurückkehrt. Er sucht seine Leute, zu demselben Ehrgeiz zu entflammen und treibt die Böte so schnell wie möglich vorwärts. Kommt man in die Nähe der Seehunde, so muss man sorgfältig vermeiden, hinter einen Eisblock zu kommen, so dass der Seehund das Boot aus dem Gesicht verliert, nachdem er es erst einmal erblickt hat. Man muss versuchen, so direkt wie möglich auf den Seehund loszurudern, damit er das Boot so lange wie möglich sehen kann. Wird er plötzlich überrascht, so verschwindet er gleich. Sobald er das Boot erblickt, erhebt er den Kopf. Ist es aber noch weit entfernt, so legt er sich gewöhnlich wieder hin und liegt ruhig auf dem Eise. Inzwischen kommt das Boot heran, von 4 kräftigen Rudern getrieben. Abermals erhebt er den Kopf und sieht nun viel bedenklicher aus. Er schaut das Boot an und er schaut ins Wasser hinab. Er wird unruhig, wälzt sich ein wenig dichter an den Rand hin, reckt den Hals und macht sichtbare Anstalten zu verschwinden. Da plötzlich bricht auf Kommando des Schützen die ganze Bootsmannschaft in ein fürchterliches Geheul aus. Der Seehund stutzt, lauscht verwundert dem sonderbaren Geräusch, nimmt sich dann aber wieder zusammen, macht noch eine Bewegung auf den Rand der Eisscholle zu und will verschwinden. Da erhebt sich ein noch stärkeres, langgezogeneres, unheimlicheres Geheul als das erste. Abermals reckt er den Hals, lauscht erstaunt und verwundert, indem er das Boot anstarrt, das jetzt mit großer Geschwindigkeit herangeflogen kommt. Dann beugt er sich über den Rand, krümmt den Rücken und reckt den Hals nach dem Wasser aus. Trotz des teuflischsten Geheuls will er jetzt doch hineinspringen und man hat die Schussweite noch nicht erreicht. Da ist nichts weiter zu tun, als dass der Schütze schnell die Flinte in die Höhe hebt und eine Kugel in den Eisrand gerade unterhalb des Tieres sendet, so dass ihm Schnee und Eisstücke an Brust und Nase fliegen. Das ist etwas Neues. Erschrocken zieht er sich auf die Eisscholle zurück und starrt auf den Rand des Eises. Während er noch über dies neue Rätsel grübelt, ist das Boot mit schneller Fahrt in Schussweite gelangt. Die Ruder werden losgelassen und, in den Dollen hängend, gleiten sie an der Seite entlang. Alle müssen regungslos stillsitzen. Der Schütze erhebt die Flinte, ein Krach, und in die Stirn getroffen fällt der Kopf des Seehundes wieder aufs Eis, diesmal um sich nicht wieder zu erheben. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jessi Dessa-Roßlau, November 24.